FM. Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Ina Heidemann. Die Demokratin Kamala Harris hat Tim Walz als ihren Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl im November auserkoren. Das berichten CNN und die Nachrichtenagentur AP. Eine offizielle Bekanntgabe steht noch aus. Mit Walz hat Harris einen Vize aus dem linken Flügel der Partei gewählt, der als bodenständiger Freund des kleinen Mannes gilt. Der 60-Jährige ist eben kein lebenslanger Berufspolitiker, sondern Quereinsteiger. Nach dem Schulabschluss jobbte er zuerst in der Landwirtschaft und als Fabrikarbeiter. Nach erfolgreichem Studium arbeitete er dann bis in seine frühen 40er als Lehrer für Geografie und Sport an einer Highschool, bevor er sich 2006 zur Wahl für einen Sitz im Repräsentantenhaus aufstellen ließ. Gouverneur von Minnesota ist er seit 2019. Aus den USA, Sören Gies. Aus dem Urlaub schaltet sich Bundeskanzler Scholz in den neuen Streit zum Bundeshaushalt 2025 ein und er zieht andere Schlüsse aus zwei Gutachten als sein Finanzminister. Es sei sinnvoll gewesen, die Handlungsoptionen der Bundesregierung gutachterlich überprüfen zu lassen, wie Deutsche Bahn und die Autobahnen im Haushalt finanziell gestärkt werden könnten. Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens sei, dass das gehe. Das sagte Scholz Zeit Online. Die Bundesregierung werde jetzt vertraulich die nächsten Schritte beraten. Das Smartphone gehört für die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland zum Alltag wie selbstverständlich dazu. 92% von ihnen nutzen zumindest gelegentlich das Internet. In der Altersgruppe der Erstklässler sind es laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom schon knapp 3/4. Die Jüngeren nutzen oft das Tablet von Mama und Papa. Und je älter, desto öfter und länger sind sie online. Und dann am liebsten mit dem Smartphone. Ab 12 sind quasi alle online. Und über 100 Minuten am Tag. Der Trend lässt sich kaum stoppen, aber zumindest sollten Kinder frühzeitig begleitet werden, rät der Digitalverband Bitkom. Denn 16% der Kinder ab 10 Jahren sind schon online beleidigt oder gemobbt worden. Einige wurden auch von Gleichaltrigen oder Erwachsenen sexuell angemacht. Tine Klimach, Redaktion. Springreiter Christian Kukuk hat im Einzel gewonnen. Der 34-Jährige aus dem westfälischen Riesenbeck setzte sich in einem nervenaufreibenden Stechen mit seinem Pferd Checker gegen zwei Kontrahenten durch und holte in Paris das 4. Gold für die deutschen Reiterinnen und Reiter. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Am Abend und in der kommenden Nacht zieht es im Nordwesten und Westen zu und zum Morgen hin gibt es dann einzelne Schauer, sonst ist es leicht bewölkt und trocken. Die Temperatur sinkt auf 18 Grad im Nordwesten und auf 11 Grad im Osten und Südosten. Morgen startet der Tag im Osten erst noch mit viel Sonne, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Westen ziehen Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Es gibt auch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Gewitter erreichen gegen Abend auch den Osten und den Süden. Lokal besteht Unwettergefahr. Die Temperatur erreicht bis zu 31 Grad. Das waren die Nachrichten. Hallo, willkommen. Wir starten zu einem weiteren Trail of Songs. Ich bin Arne Schumacher. Zwei in der Sommersonne, Plains, Katie Crutchfield und Jess Williamson. When the summer sun melts candles, I dig out the wick. Honey, we're up against something our love alone can't fix. So I won't see the garden or the figs when they are ripe. It hurts to be leaving, but I know. Da ist es wieder, das gute alte Country-Country-Rock-Gefühl, sonnenbeschienen in diesem Falle. Summer Sun, ein Song von Jess Williamson, die ist ja genau wie ihre Duo-Partnerin hier, Katie Crutchfield alias Waxahachie, eine recht erfolgreiche Solokünstlerin. Für dieses Duo, da hatten die beiden sich vor über 2 Jahren zusammengetan. Planes nannten sie das Ganze. Eine gemeinsame Rückbesinnung auf klassische Formen, wie eben den klassischen Country-Rock oder den puren Country-Sound. Dieser Song ist allerdings eher bittersüß. Er handelt nämlich von einem Abschied, einer Trennung. Da ist doch besser Träumen. Anais Mitchell mit Bonnie Light Horseman, dem Song-Duo. Vor 2 Monaten gab es gerade ein neues Album. Dieser Song ist aus dem vorherigen Summer Dream. Wunderbarer Song, finde ich. Bonnie Light Horseman mit Anais Mitchell. In diesem Falle im Fokus des Trios natürlich in lauschiger Sommerstimmung. Zurück in den auch im Sommer immer mal wieder herausfordernden Alltag. James Vincent McMorrow, der sich hier mal keine Illusionen macht. Niemand kriegt, was sie oder er will. No one get what they wanted. Changing, you know it's time to just leave it on the table, leave it all behind. Start by going out at midnight, walking while they sleep. See no one out there, nobody there sees me. I have been wrong about green, been wrong about blue. What makes us evil? What makes this whole thing move? It's like an eagle. Bird's got no wings, just this delicate, just this pointless delicate thing. It gives no reason, just standing there, form like an island. Catch me when I'm staring, don't make it easy, don't take too long. Last thing I wanted was to ever get it wrong. But maybe it's alright, no one gets what they wanted. I'd be more inclined to be less of a fucker. I heard what you said, I admit I was losing it. Now I'm breathing in, now I'm feeling it. Maybe it's alright, no one gets to the bottom. All of this pain that they carry like the ocean. I heard what you said, I admit I was losing it. Now I'm breathing in, now I'm feeling it too. By the time you reach the corner, you will go short. That sound beneath the concrete's not a train, it's something more. Just a quiet voice unceasing, slow repeating in its tone. It calls every word a question, every act atonement. You have been right about me. I was out of control. Does that make me human? Does that make you want me more? I'm like an eagle. Bird has got no lungs, so it's just this delicate, just this point, this delicate tone. Lord of our fathers, less than we hope. Talk shit for hours about ways that we could change it. But nothing's easy and nothing's fair. Last thing I wanted was to ever leave them there. But maybe it's alright, no one gets what they wanted. I'd be more inclined to be less of a fucker. I heard what you said, I admit I was losing it. Now I'm breathing in, now I'm feeling it. Maybe it's alright, no one gets to the bottom. All of this pain that they carry like the ocean. I heard what you said, I admit I was losing it. Now I'm breathing in, now I'm feeling it too. And if the premise of the love that I've offered you is sound, then nothing else could change that. And if the water in the valley gets too high, then dam starts breaking. I'm mal die absolute Dringlichkeit. James Vincent McMorrow, der Ire, seit seinem Albumdebüt 2010 war das eine Zeit lang zunehmend erfolgreich. Dafür, so klang es dann irgendwann auch mal, auch durchaus kompromissbereit. Aber das stellen dann ja viele irgendwann fest, Erfolg ist verführerisch, aber kein Garant für Zufriedenheit und für Erfüllung. Der Ire ist jetzt Anfang 40 und seit einiger Zeit scheint er zunehmend darauf bedacht, unabhängig von allem sein zu können, das machen zu können, was er wirklich will. Dies hier ist sein inzwischen 7. Album, Wide Open Horses. Das hat seine quasi kommerzielleren Seiten. Auch er liebte ja manchmal die große Inszenierung, das Drama, das praktiziert er auch hier ab und zu mal. Aber es bleibt trotzdem eigenwillig auf Strecke und immer sehr, sehr persönlich. Stay cool, ein Ratschlag, den er bekommen hat. James Vincent McMorrow. Stay cool, he said to me. Moved out of the city in winter. And you turn and you stand on my feet. 'Cause what good is shoes if not weathered? Cold water brought to the table, divided in glasses, we drink it. Less of the park in June, so we walk by the lake and we wonder, oh, do you love me? Oh, do you love me? Oh, do you love me like I love you? Do you pray? I don't think that I do. I just speak all these words in the silence. Still I hope that I do believe there is something directing this madness. 'Cause I wasn't expecting to find some sweet, some kind, some graceful. And you bought this carnival show, and somehow you have made it seem tasteful. Oh, do you love me? Oh, do you love me? Oh, do you love me like I love you? Two heartbeats on the floor, candlelight and angels at my door. No silver lining. I don't masquerade inside the flame, but I miss you like some rain. Shadows on the wall, borderlining. I thought they'd never fall. Worlds colliding, I don't catch a wave, my summer rain. I can't breathe without you, I won't walk away. I feel the pain, but I can't bleed without you. Ja, Breitwandformat, ein bisschen Pathos, kunstvoll arrangiert und zelebriert. Summer Rain, eine Metapher auch in Zeiten des Klimawandelbewusstseins gültig. Miss You Like Summer Rain. Jacob Collier ist das, der englische Tausendsassa, Sänger, Multiinstrumentalist, Solo, Akrobat zwischen allen Stilen, kann man sagen. 30 ist er eben gerade geworden. Hier mit Verstärkung aus den Staaten. Chris Thiele von den Punch Brothers und von Nickel Creek auf der Mandoline und Madison Cunningham, Sängerin, Songfrau aus Kalifornien. Von Joe Henry, dem Sänger-Songwriter, auch erfolgreichen Produzenten aus den Staaten, erscheinen in Kürze gleich drei Alben, ältere in Neuauflage. Alben, die seinerzeit vielleicht wirklich nicht die gebührende Aufmerksamkeit bekommen haben. Los geht's allen voran mit Civilians, erstmals erschienen 2007. Life is short, but by the grace. Civilians, der Titelsong, und der weist auch schon ein Stück weit den Weg für dieses Album. Joe Henry hatte ja begonnen als stilistisch schon recht vielseitiger Singer-Songwriter in den frühen 80ern. Später hat er sich dann von Album zu Album befreit, sozusagen von allem, was man so macht als amerikanischer Singer-Songwriter, sofern man nicht Tom Waits ist. Er hat sich ausprobiert, hat Grenzen aufgelöst, manchmal hat er stilistisch experimentiert. Er wurde dann ja auch nach und nach ein sehr gefragter Produzent für andere. Civilians war da eine Art sich sammeln, klare Songstrukturen, eine durchschaubare Produktion, insgesamt Roots-Anleihen aus Blues, Jazz, Folk, Soul, aber vor allem viel, viel Atmosphäre, ausgelöst natürlich durch das, was die Songs erzählten und beschrieben, die Szenerien, wie bei dem Stück gerade zum Beispiel oder bei dem nächsten, Parker's Mood, nicht der ebenso betitelte Bebop-Blues von Saxophonist Charlie Parker, Ende der 40er Jahre entstanden, aber Joe Henry hat seinerzeit sicherlich auch an den ein bisschen gedacht. Parker's Mood. Came to the only light in here is my flickering TV. Watching back at me, all my love is here to stay. All my love is here to stay. Saints alive and all the saints be praised. I see them all around me now. They've been called and raised. Their jaws gone slack, yellow nails long and curling back to scratch the phantom ache of our lost days. All my love is here to stay. All my love is here to stay. No matter what you say, all my love is here to stay. Well, I came home this morning, I was dead on my feet, drunk on the victory of my own defeat. Now I'm reeling on the ceiling, but what Yardbird law is this? When a heart in chains is what remains, the prelude to a kiss. God is in the details of the smoke in the air. The devil, he's a pauper prince nesting in your hair. The things we put together, how the world will tear apart. Well, I've beat them to the start. Along the way, all my love is here to stay. All my love is here to stay. here to stay. Wo ist meine Socke? Wo ist der andere Schuh? Auch so kann man einen Song beginnen. Joe Henry, der große Wortkünstler, der sich auch dabei natürlich ganz genau was denkt. Und man ist sofort drin in dieser Szenerie, finde ich. Songs aus Civilians. In Kürze gibt's das Album neu aufgelegt von seinem jetzigen Label, einem deutschen, mit Bonustracks, 4 Demo-Versionen zumindest. Kurz danach folgen dann 2 Joe Henry-Alben aus den folgenden Jahren. Ein Anlass für mich allemal zurückzublenden an den Anfang von Joe Henrys Karriere als Musiker, der auch ins Studio geht. 1986 war sein Debütalbum erschienen, 25 war er da gerade und frisch nach New York gezogen aus Michigan, aus Ann Arbor. Später ging er dann ja nach L.A. Talk to Heaven hieß sein erstes Album, selbst finanziert. Alle Songs von ihm. Hurricane, West Virginia. On any other day, but I might have seen it coming. The clouds are kicking up and I'm running. You and I know that there's no place safe to be. It's all the same when you're running hurricane. When you're running hurricane. If I had wings and half the chance, you know what I would do. I've told it to myself more times than I've told you. But I'm afraid to go to sleep. I wake up dead or worse, I won't. And for heaven and all my prayer, I'd still be here in hurricane. But I'll still be here in hurricane. Any one of many nights, standing in the kitchen with a single candle light. In the window I just see myself, a face that looks back from the rain. There's something I lost in hurricane. There's something I lost in hurricane. Well, I've talked to your mama, I've seen your papa too, and I believe I got a notion what you got in mind to do. Don't say the word to hurt me, though it's true enough I know. I'm not asking you to stay, just take me with you when you go. Take me with you. Walking by the churchyard, if I were you, I wouldn't bet me. I'd follow you past the county highway if you'd let me. Cause there ain't nothing but the big wind after you and the falling rain to keep me here in hurricane. To keep me here in hurricane. Keep me here in hurricane. Der junge Joe Henry, knapp 40 Jahre ist das her, seine Karriere anfänge. Dieses Album sorgte schließlich mit dafür, dass er ein bisschen später einen Vertrag bekam bei einem großen Label. Wobei dieses Album Talk to Heaven heißt es, stilistisch und von der Form her schon sehr vielfältig ausgefallen war. Solostücke, Stücke am Klavier, mal ein Kontrabass, dann eine Pedal-Steel-Gitarre. Dies ist einer der Songs mit Band auf dem Album. The Slang nannten sie sich. Joe Henry, Mitte der 80er, in New York, Farm Club. There's nothing to report, there's nothing I repeat. To those who are standing up and dead on their feet. You never should have let them take you by the armband. Cause now they got you playing with the Farm Club. With the Farm Club. I wouldn't wish that kind of luck on no one, but you were so strong. The best wishes to the crowd that sent you back where you belong. You never should have let them take you on and on, but cause now they got you drinking in the Farm Club. In the Farm Club. It's so easy to do right sometimes. It happens almost accidentally. But the home front fell in ruin as they're moving so intently. But not to turn your back on what has been begun. But two on and two out, and a count of three and one. You never should have taken it on the arm, cause now they got you swinging with the Farm Club. With the Farm Club. I love it when you call me darling before the light of me. I can't forget that I'm someone else used to be. You never should have let them take you by the arm, cause now they got you playing with the Farm Club. With the Farm Club. With the Farm Club. FM. Hello, I'm Johnny Cash. Pigeons ate the wedding rice and exploded somewhere over San Antonio. Yo. I picked up the newlyweds. They said, we don't care, we don't know anywhere, just go. Ever since I got married, I started working weddings, driving this long white limo. Well, they had the ceremony in Brackenville. Laughing about some uncle named Jack who got too drunk during his speech. The tears started to flow. Stop looking for cracks in their road and just drove. Outside of Concan, the groom noticed the gold band on my left hand. Said, you got any advice for us, old man? Well, I thought for a mile. I drove with a smile. Other. The rest of us can go to hell. But when you are married, you're married to the whole wide world. And the well, the streets, the gays, and the people that say we don't use those terms these days. The salt in the soil. I said my piece. We drove on in silence for a spell. Well, how my words had gone over. I couldn't tell. Potent advice or preachy as hell. When I see people about to marry, I become something of a plenipotentiary. Well, I just think it's real good, as you maybe can tell. When two atoms from the Big Bang get back together with the old gang, and I drop them at a fancy, dancy boutique hotel. And I drive off alone. But I'm not alone. Ja, natürlich nicht Johnny Cash, wie er sich selbst vorgestellt hat. Bill Callahan live in Chicago, Illinois an einem Abend im März letzten Jahres. Bill Callahan, der einzige Song-Sonderling, früher verborgen hinter dem Pseudonym Smog, inzwischen schon lange einfach unter seinem alltäglichen Namen aktiv. Dieses neue Live-Album, so sagt er selber, soll dokumentieren, wie seine Songs der jüngsten Zeit sehr schnell ein Eigenleben entwickelt haben nach den Studioaufnahmen im Zuge von Konzerten. Dazu gehört das Raue, auch mal Neusige oder auch etwas Rumpelige. Die Improvisationslust der Band auf jeden Fall. Der längste Track auf diesem Album ist locker 12 Minuten lang. Every Way, Bill Callahan und Band. I feel something coming on. A disease or a song. Call the captain. long gone. We warmed our hands in the corpse of a wild horse. On the shores of Assateague, and then blood on our hands up to our elbows. These were all in this horse together. I feel something coming on. A disease or rage, someone call the captain. But he's long gone. Bill Callahan live in Chicago. Resuscitate heißt dieses prallvolle Da-Album. Das war er, ein weiterer Trail of Songs. Ich bin Arne Schumacher. Ich danke euch fürs Zuhören. Hier folgt jetzt unser Magazin am Abend. Hört ihr diese Stunde als Wiederholung, dann euch noch viel Spaß mit den folgenden Hörfreuden. Kick the Bucket, ein Appell, sich zu befreien von dem, was uns runterzieht. Color Green, das gemischte Quartett aus Kalifornien, ein Track aus Fool's Paradise, ihrem zweiten Album. Tschüss, bis bald. Color Green. Expire from the